Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier auf dem Morgenmagazin der Freien Radios. Ich hoffe, ihr seid wach, so wie ich. Ihr hört mich, am Mikrofon ist Roman, ihr hört mich gerade bei Radio Korax auf der 95,9. Ihr hört uns bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB+, sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und in Potsdam auf der 90,7. Ihr hört uns bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden und hört uns heute auch in Stuttgart beim Freien Radio. Was passiert heute? Erstmal, sollen uns ein bisschen orientieren, glaube ich, in der Zeit. Heute ist der Donnerstag, der 27.11. Und draußen ist es in erster Linie dunkel, kühl und trocken. Und was hier in der nächsten Stunde passiert, das erfahrt ihr von mir nach der ersten Musik. Es gibt von den Field Mice, die Feldmäuse, ich mag sie sehr gern, This Love Is Not Wrong. bin ganz, ganz aufgeregt noch. Ich bin bloß kurzfristig eingesprungen für Lena, die eigentlich heute hier am Mikrofon wäre. Ich wünsche gute Besserung. Und ja, worum wird es hier in der nächsten Stunde gehen? Als erstes habe ich ein kleines Interview geplant für dann gleich mit Gabi vom Sowieso Frauen für Frauen e.V. hier in Dresden. Und wir sprechen über den Orange Day, der war vorgestern, aber wir befinden uns ja in der Zeit zwischen dem 25.11. und dem 10.12., wo es allgemein um eine Position gegen Gewalt an Frauen geht. Das wird unser erstes Thema sein. Ansonsten geht es hier noch um die Förderlandschaft, die sich ja gerade erheblich verändert. Und das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung, das werden die ersten Geschichten sein, die uns heute hier beschäftigen. Und wir beginnen aber den Tag relativ ruhig, nicht mit gar so viel ganz, ganz aufregenden Dingen. Trotzdem müsste man natürlich ein bisschen schauen, was für Nachrichten es heute gibt oder was aktuell auf dem Tisch liegt, neben den Nachrichten, die ihr so allgemein in den großen Medien hört, um die sich alle kümmern. Gibt es Dinge, die notorisch Menschen, die freie Radios hören oder freie Radios machen, auch noch interessieren? Und da gibt es zum Beispiel die Situation in Gießen. Am nächsten Wochenende soll dort die AfD-Jugend neu gegründet werden. Dagegen formiert sich Protest und das Antifa-Infoblatt schreibt dazu, Gießen will den Protest gegen AfD-Jugend einschränken. Kontrollen und Abriegelung eines Stadtteils angekündigt. Keine antifaschistischen Versammlungen westlich der Lahn zulassen. Das ist die erklärte Strategie von Stadt und Polizei in Gießen. So wollen diese sicherstellen, dass sich die AfD-Jugend am letzten Novemberwochenende in den Messehallen der Stadt gründen kann. Hintergrund ist wohl die Sorge der Innenstadt, in der Innenstadtläden, dass am üblicherweise umsatzstärksten Wochenende des Jahres Kundschaft wegbleiben könnte. Und das Antifa-Infoblatt schreibt gestern, Todesschützen mit Rückendeckung, wie Behörden Aufklärung verhindern. Lorenz Tod wird ohne Konsequenzen bleiben für den Polizisten, der tötete, für die Polizei, die gegen sich selbst ermittelte oder für Staatsanwaltschaft und Politik, die für die unglücklichen Zustände der Tatnacht nicht verantwortlich sind. Und Netzpolitik.org schreibt, EU-Rat einigt sich zur Chatkontrolle. Schlimmster Giftzahn gezogen, aber weiterhin gefährlich. Nach langer Blockade hat sich der EU-Rat bei der Chatkontrolle geeinigt. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind erleichtert, dass die verpflichtende Chatkontrolle vom Tisch ist. Warnen aber vor anderen problematischen Teilen im Gesetzentwurf. Die jetzt geeinigte Position enthält nicht mehr die besonders umstrittene verpflichtende Chatkontrolle, welche eine private, verschlüsselte und vertrauliche Kommunikation extrem erschwert hätte. Internetdienste dürfen jedoch weiterhin freiwillig Kommunikation durchleuchten. KritikerInnen sehen ein Potenzial für Missbrauch, während ein Nutzen nicht abzusehen sei. Verpflichtende Altersprüfungen führten zu einer weitgehenden Aufhebung der Immunität im Netz, ohne dass ein Nutzen erkennbar wäre. Soweit die vielleicht ein bisschen anderen Nachrichten. Hier geht es weiter mit Musik. Low, eine Band, die es auch schon seit den frühen 90er irgendwie gibt, mit Alan Sparhawk, dessen Name vielleicht da der bekannteste ist, aus dem Bündel The Innocence. Thank you. Ja, vorgestern war der sogenannte Orange Day, der internationale Tag zur Beseitigung zur Gewalt von Frauen gegen Frauen. Und ich habe jetzt am Telefon die Gabi Sieg vom Sowieso Frauen für Frauen e.V. aus Dresden. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Habe mich noch ein bisschen verhaspelt. Ja, seit Anfang der 80er Jahre gibt es jedes Jahr zum 25. November einen Tag, auf dem ganz besonders darauf abgehoben wird, auf die Einhaltung der Menschenrechte von Frauen, die eben immer und immer wieder gewaltförmig in Frage gestellt werden. 1981 ging es los. Wir sind jetzt also ja 40 Jahre später, über 40 Jahre später. Wo stehen wir im Jahr 2025? Ja, also unser Verein Frauen für Frauen e.V. hat 1990, als wir gegründet wurden, war uns ganz wichtig, dass wir sozusagen gegen Gewalt an Frauen sozusagen eintreten wollen. Und seitdem haben wir auch Beratungsstellen, die zum Thema arbeiten und beraten Frauen. Und damals noch haben wir gedacht, das ist was, das wird sozusagen immer weniger werden, wenn wir die beraten und es gute Strukturen gibt, wird es auch weniger Gewalt geben. Und dem ist eben leider nicht so. Seit 35 Jahren sozusagen beraten wir zum Thema und es ist nicht weniger geworden, sozusagen nur die Form der Gewaltausübung passt sich den technischen Mitteln an, sozusagen. Also digitale Gewalt zum Beispiel als Thema ist ja jetzt stark, hat stark zugenommen. Ja, es gibt ja so einen öffentlichen Diskurs, auf dem immer wieder so Gewalt an Frauen thematisiert wird als eine Gewalt, die eher zufällig gewissermaßen im Außenraum passiert. Menschen fürchten sich auf Bahnhöfen und in dunklen Parks. Möchte ich jetzt nicht kleinreden, ist auch eine wichtige Geschichte, aber die Statistiken zeigen, dass eben verdammt viele Frauen genau an der Stelle unsicher sind, wo es am meisten drauf ankäme, nämlich in den eigenen vier Wänden oder in bestehenden sozialen Strukturen. Ja, wie sieht das bei euch aus? Was begegnet euch da eigentlich an Menschen, die mit Sorgen oder als eben regelrecht Opfer von Gewalt zu euch kommen? Naja, man denkt ja immer, dass man zu Hause sicher ist, aber dem ist eben nicht so. Die Gewalt, die ausgeübt wird, ist eben leider ganz oft in den eigenen vier Wänden und passiert sozusagen, ich sage jetzt mal im Namen der Liebe, also in Partnerschaften, also im Nahraum, in Institutionen, wo man arbeitet, schon in Einrichtungen sozusagen, wo Kinder sind, also Kitas, Schulen, sozusagen das, genau diese Institutionen sind aufgerufen, die Verantwortung zu übernehmen dafür, dass Menschen, schon Kinder sozusagen, die in ihrer Obhut sind, dass die sozusagen sicher sind und dass nicht durch die Erzieher oder Lehrer oder wer auch immer dort zuständig ist, Gewalt ausgeübt wird. Bei uns in der Beratung ist es halt ganz oft, bei also 80% der Frauen, die zu uns kommen, da liegt eine Gewalt, ein Gewaltdelikt sozusagen dahinter und ganz oft ist es das Thema sexueller Missbrauch, dass ihnen als Kind sozusagen Gewalt angetan wurde und dass das in der Kinderseele natürlich ganz viel Schaden anrichtet und dass Menschen im Erwachsenenalter damit noch ganz viel zu tun haben, ist ja alles nachgewiesen. Und es geht darum sozusagen, dass die Verantwortung dafür übernommen wird. Und zwar nicht nur, dass Frauen sich darum kümmern, weil sie diejenigen sind, die am meisten davon betroffen sind, sondern dass alle Menschen dafür die Verantwortung übernehmen, dass eben die Gewalt zurückgeht. Und Gewalt ist eben auch strukturelle Gewalt. Und das wird ja auch immer vergessen, sozusagen, dass Macht ausübende, alle Menschen, die Macht haben, sind natürlich diejenigen, die viel mehr Gewalt ausüben können und es auch tun gegen Menschen, die halt weniger Macht haben. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ja dafür, dass ja erstmal benannt wird, was der Fall ist. Und da habe ich als jemand, der das Thema Feminizide, was natürlich dann die Spitze des Eisberges ist, dass Frauen umgebracht werden, weil sie Frau sind, dass dort sich in den letzten Jahren dieses Bewusstsein ein bisschen gestärkt hat, dass die Sprache klarer geworden ist, dass nicht mehr so oft von Beziehungstaten die Rede ist. Teilst du den Eindruck, dass da ein öffentliches Bewusstsein wächst, oder sagst du, naja, nee, eigentlich so richtig vorwärts kommen wir trotzdem nicht? Naja, wir haben das ja 35 Jahre sozusagen mitgestaltet auch, dieses Netz, das Sicherheitsnetz genau zum Thema. Und da ist schon zu sehen, dass die Player, die irgendwie damit zu tun haben, Polizei, Justiz, auch Behörden, also dass da schon sozusagen auf jeden Fall eine Sensibilisierung stattfindet. Also alle, die irgendwie damit zu tun haben. Und es ist ja auch das Gewalthilfegesetz verabschiedet worden in der letzten Legislaturperiode, was sozusagen jeder Frau dann auch Hilfe zusichert, gesetzlich. Also sozusagen von oben wird auch was unternommen, dass es passiert. Aber wo es wirklich ankommen muss, ist ja auch in der Bevölkerung, und da muss eben auch von unten gearbeitet werden und eine Sensibilisierung stattfinden, dass es eben nicht normal sein kann, dass so und so viele Frauen und nicht nur Frauen, auch Menschen, die in irgendeiner Form anders sind, diverse Menschen, Menschen mit Behinderung sind ja besonders von Gewalt betroffen. Und da muss noch ganz viel passieren. Das gibt dann entsprechende Organisationsstrukturen, die versuchen, das zu stärken. Es gab eine Runde seit 2011, ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm, wie die hieß, in der sich schon Akteurinnen des Feldes miteinander verbunden haben, die so um Gewaltschutz ringen. Seit 22 gibt es, glaube ich, ein öffentliches Büro dazu, was die nennt sich Sexualisierte Gewalt, Prävention, Intervention. Ihr seid Teil von diesem Bündnis, was sich so ermächtigt. Da kommt es dann auch ein Stück auf die politischen Forderungen zu sprechen. Du sprachst gerade an, es gibt ein Gewaltschutzgesetz. Ist das aus eurer Sicht ausreichend umgesetzt? Ist die Stärkung bereits erfolgt oder liegt da noch viel Arbeit vor uns? Ja, diese Landesarbeitsgemeinschaft Sexualisierte Gewalt, Prävention und Intervention in Sachsen e.V., das sind diejenigen, die dafür sorgen, dass jetzt innerhalb von Sachsen das Gewalthilfegesetz umgesetzt werden kann und dass die Strukturen geschaffen werden. Das Gesetz ist eben nicht optimal ausgestaltet worden, weil das ja auch mit heißer Nadel sozusagen gestrickt wurde. Und da gibt's jetzt schon die ganze Zeit also ganz viele Tagungen und Umsetzungsversuche, sozusagen, wie man das jetzt gemeinsam umsetzen kann. Und im Moment geht's auch darum, dafür zu sorgen, dass die Strukturen, die in der Stadt geschaffen wurden, genau zum Thema auch erhalten bleiben und dass die Stadt, also die Landeshauptstadt Dresden, nach wie vor auch die Finanzen dafür bekommt, sozusagen, weil jetzt die Finanzen laut Gewalthilfegesetz nach Sachsen gehen sollen und alle darum bangen, dass die Stadt Dresden weiterhin auch Geld bekommt, damit die Strukturen erhalten bleiben und nicht das Geld an der einen Stelle kommt und an der anderen Stelle wieder weg ist. Also ja, und da versuchen jetzt alle gemeinsam, die zum Thema arbeiten, das so umzusetzen, dass am Ende wirklich die Hilfe für die Frauen und die Betroffenen ankommt. Ihr seid ja die mit als erstes, also eine der Gruppen, der Vereine, die mit als erstes zu tun haben mit den Opfern. Hast du den Eindruck, dass es eine ausreichende Infrastruktur gibt? Also wo ihr jetzt sagen könnt, okay, jetzt haben wir hier so einen Fall und dafür brauchen wir die und die konkrete Hilfe. Wie gut funktioniert denn das, da irgendwie anzukommen? Also das erste Stichwort ist natürlich Frauenhausplätze, aber das ist ja bei weitem nie alles. Das geht ja dann eben gerade auch um eine Reaktion von Behörden, wenn es dann darum geht, eine stabile neue Situation zu schaffen oder sowas. Die Situation ist seit Jahren so, dass die Plätze, auch die Plätze in der Beratung nicht ausreichen. Also bei uns im Haus ist es so, dass die Wartezeiten, es gibt sozusagen Wartezeiten. Wir haben zwar wöchentlich eine offene Beratung, wo jede hinkommen kann ohne Voranmeldung, aber auch das ist eben dann auch oft belegt und man muss sozusagen an vielen Stellen, die zum Thema arbeiten, wirklich in Kauf nehmen, dass man lange Wartezeiten hat. Der Bedarf ist viel größer als das, was angeboten werden kann. Und das müsste auf jeden Fall sich ändern, dass also eine Frau, die Gewalt erfahren hat, auch sofort Hilfe bekommt. Und zwar nicht nur eine Erstberatung, sondern ganz oft muss auch noch weiteres unternommen werden. Also muss es eine weitere Begleitung geben. Und da ist eben auch der Punkt, dass Frauen, die zum Beispiel aus dem Grund einen Therapieplatz brauchen, ganz oft darauf warten müssen und dass es da Strukturen geben muss, die das sozusagen abpuffern. Also ja, also wo die Frauen damit nicht alleine sind mit dem Thema, weil das ist ein strukturelles Thema, wo also ja der Staat, die Menschen gefordert sind, das umzusetzen. Nun gibt es in den letzten Jahren eine Reihe, wenn wir jetzt nochmal von diesen strukturellen Bedingungen ein Stück wegschauen und rein in eine andere Ebene von Strukturen natürlich, nämlich so das öffentliche Bewusstsein. Im öffentlichen Bewusstsein hat sich eine Menge getan. Es gibt eben, wie gesagt, wenn man jetzt die Zeitung aufschlägt, wird eben nach einem wieder vorgekommenen Mord an einer Frau auch mal von einem Feminizid gesprochen. Es gibt eine öffentliche Reaktion, dass man sagt, es gibt dieses Gewaltschutzgesetz. Und es gab Demonstrationen, jetzt vorgestern die Demonstration, die Scham muss die Seite wechseln, zum Beispiel hier in Dresden. Verschiedene Sachen, also das Bewusstsein steigt. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass in anderen Teilen der Gesellschaft eine regelrecht forsch Misogynie wieder neu gezüchtet wird und gestärkt wird. Was können wir machen? Also ich finde, dass es total wichtig ist, die Menschen, die sich zum Thema engagieren, dass die ihre Arbeit erstmal gut machen können. Und dazu brauchen die auf jeden Fall die Finanzen, sie brauchen die Verbindung, also die Unterstützung vom Staat, dass das möglich ist. Und dann muss ganz viel Zeit auch da reingesetzt werden, sozusagen Menschen zu sensibilisieren. Und das nicht erst, wenn die erwachsen sind, sondern das muss natürlich von Kindesbeinen an passieren. Also schon in der Kita muss das losgehen, dass Kinder eben zum Thema auch was erfahren und üben können und wissen, was dran ist. Und das, ja, das ist total wichtig, dass es sozusagen in die Bevölkerung kommt und nicht immer nur so und so viel Prozent zu dem Thema sich engagieren. Ich habe irgendwie mit halbem Auge gesehen, ihr habt im letzten Jahr, Ende letzten Jahres, habt ihr auch eine relativ prominente Spende von einer privaten Firma irgendwie bekommen, wo sich einfach auch mal andere Leute engagieren, als immer nur zu schauen, dass der Staat da irgendwie seiner Pflicht nachkommt oder irgendwie kleine Leute da irgendwie ihre Sens da zusammentragen, richtig? Ja, das war für uns einfach eine große, schöne Überraschung. Der Energiedienstleister Präg hatte sich einfach sozusagen kundig gemacht und hatte uns gefunden und hat uns sozusagen 5.000 Euro gespendet für die Antigewaltarbeit. Vielleicht ja, das ist natürlich toll. Ja. Aber davon könnten wir natürlich noch definitiv viel mehr. Ja, klar. Ja. Das sollte auch eher eine Ermunterung werden für die das jetzt hören, dass man auch manchmal ein bisschen größer schauen muss und größer denken muss. Und wichtig ist natürlich eine Aufmerksamkeit. Euch gibt es seit 93 habt ihr euch gegründet oder 92? Ich weiß nicht mehr. Nee, 90. 90 schon. 1990, ja. Hilfe, ja. Gut, also sozusagen mit einer der ersten Frauenrechtsgruppen hier in Dresden gewesen und tut bis heute. Also erst einmal kann ich nur Danke sagen für die vielen Jahre des Tuns. Du bist ja auch ziemlich von Anfang an dabei und vielen Dank für das Gespräch. Aber vielleicht gibt es noch irgendwelche Hinweise, wo du sagst, die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt hören, die sollen da unbedingt mal zu einer Veranstaltung gucken oder irgendwie sowas. Was passiert in den nächsten Tagen noch, was dir wichtig ist? Ja, wir haben am Samstag, den 29.11., 19.45 Uhr, geht's los, ein Konzert mit Kik La Luna aus Frankfurt am Main und Annemarie Renes als Supporterin. Und die machen Weltmusik, Kik La Luna, und die engagieren sich ganz stark zum Thema gegen Gewalt in Deutschland und auch nicht nur in Deutschland. Und ich bin ganz froh, dass wir die Band nach Dresden bekommen haben. Und die haben richtig Lust gehabt, in Dresden zu spielen. Und ja, Eintritt ist frei. Und ich hoffe, dass einfach ganz viele kommen, Frauen und Männer und wer auch immer Lust hat zu tanzen. Genau. Und wenn ihr an den Tagen vorher noch ein paar Minuten Zeit habt oder vielleicht auch eine Stunde, gibt es die Wanderausstellung »Wenn's zu Hause knallt, Bilder erzählen Geschichten« in der Theaterruine St. Pauli in Dresden. Also es gibt eigentlich ein ziemlich volles Programm an diesen Tagen für Gewaltschutz für Schutz gegen Gewalt an Frauen. Gabriel, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir einen guten Tag und drück die Daumen für eure Arbeit und dass Aufmerksamkeit und Unterstützung nicht fehlen und nicht ausbleiben. Dankeschön. Ne? Tschüss. So, und hier geht es weiter mit Musik von Klang As It Is. Ja, ich muss das ein bisschen beschleunigen hier. Wir haben noch einiges uns vorgenommen. Und hier geht es gerade um einen Beitrag von Jens zum Thema Förderlandschaft. Die Förderlandschaft zwingt Zivilgesellschaft zum Umdenken. Spät verabschiedete Haushalte, wegfallende Förderungen und Kürzungen in der Jugendarbeit, im Sozialbereich, bei Kunst, Kultur und Umweltschutz. All das zwang in diesem Jahr einige Institutionen und Organisationen in Sachsen in die Knie. Betroffen davon war auch der recht junge Dresdner Verein Zukunft gestalten e.V. Trotz reduzierter Personalstellen wirft der Verein, der sich intensiv mit der Verbreitung des Nachhaltigkeitsgedankens beschäftigt, noch nicht das Handtuch. Stattdessen baut er Finanzierungsmodelle aus, die unabhängig von Kommunen, Bund und Ländern sind. Doch nicht jeder Verein hat das Know-how dazu in den eigenen Reihen. Jens Steiner von Coloradio sprach darüber mit Sif Ann Lippert vom Verein Zukunft gestalten. Gerade in einer Umbruchphase, alle, die sich mit Kindern, Jugend, Kunst, Kultur, Ökologie, Nachhaltigkeit oder Umweltschutz beschäftigen, müssen sich gerade damit auseinandersetzen, dass Förderungen von Bund, Land und Kommunen, die mitunter über Jahrzehnte hinweg erkämpft wurden, wegfallen und viele sinnvolle Institutionen und Projekte nicht mehr das leisten können, was sie sich mal auf die Fahnen geschrieben haben. Für Sif Ann Lippert vom Dresdner Verein Zukunftsgestalten e.V. ist das jedoch nichts Neues. Das ist eine riesengroße Herausforderung für ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, für den Kulturbereich gerade und vor allen Dingen auch im ostdeutschen Raum nochmal ganz besonders. Ja, und wie man damit umgehen kann, ja, es war halt vorher finanziell schon sehr, sehr schwierig für diese Bereiche. Wir haben ja in der Corona-Zeit gelernt, was systemrelevant ist und was nicht. Der Verein Zukunftsgestalten e.V. organisiert das Dear Future Nachhaltigkeitsfestival. Das ist mal aus dem Omundu Festival hervorgegangen. Jahr für Jahr werden dort Themen auf die Agenda gesetzt, mit der sich Politik und Zivilgesellschaft dringend auseinandersetzen sollten. Die aktuelle Lage des Dresdner Haushalts brachte den Fortbestand der Veranstaltung aber ganz schön ins Wanken. Bei uns jetzt ganz konkret Zukunftsgestalten e.V., ein gemeinnütziger Verein, wirkte sich das tatsächlich so weit aus, dass wir die Hälfte, also wir sind 4 Leute in Teilzeit gewesen und 2 davon mussten wir kündigen, weil einfach die finanziellen Mittel nicht da waren. Es lag nicht an fehlender Arbeit, sondern tatsächlich, weil Haushalte sehr spät beschlossen wurden. Und da ist natürlich in Strukturen, die sowieso schon sehr prekär aufgestellt sind, so ein Zeitraum von 3 Monaten, wo dann Entscheidungen nicht kommen, Gelder nicht ausgeschüttet werden, kann einfach das Ende bedeuten. Nur mit viel Aufwand, mit privaten Spenden und kurzfristig geflossenen Fördermitteln habe man sich erstmal in den Herbst retten können, sagt Sif Ann Lippert von den Zukunftsgestalten. Weiter ging es nur mit professionellem Fundraising. Dementsprechend haben wir jetzt auch nochmal den Fokus gesetzt als Verein und gesagt, okay, wir müssen uns ein Stück weit unabhängiger machen von den Fördergeldern und ja mehr auf Spendenkampagnen, Crowdfunding setzen, weil das tatsächlich für uns ja eine Absicherung bedeutet, die zwingend notwendig ist, um über diese schwierigen Zeitfenster zu kommen, die es immer wieder oder vermehrt geben wird, gerade mit den politischen Entwicklungen, die wir gerade sehen. Sif Ann Lippert weiß aber, dass sie mit ihrer Arbeit viel bewegen kann und das motiviert sie dazu, weiterzumachen. Die Tatsache einfach, dass viele Dinge früher als riesengroß und unlösbare Aufgabe erschienen. Also die Menschheit hat schon so viel verändert, so viel bewegt. Wir haben die Sklaverei abgeschafft. Früher konnte man in Restaurants, in Büros rauchen. Überall war dicke Luft. Das ist auch nicht mehr Fakt. Wir haben die Ozonschicht oder den Abbau der Ozonschicht in ziemlich kurzer Zeit verhindert. Wir haben das Frauenwahlrecht eingeführt. Dinge, die zu bestimmten Zeitpunkten völlig unvorstellbar schienen. Und jetzt sind sie für uns eine Normalität. Wir können uns gar nicht vorstellen, dass es früher mal anders war. Aber ja, es war so. Und ich glaube, genau solche Herausforderungen haben wir jetzt aktuell. Wir können uns nicht vorstellen, dass wir irgendwann mal bei 1,6 Grad oder 1,7 Grad Klimaerwärmung landen oder dass wir das Problem Plastikverschmutzung in den Griff bekommen. Aber wir haben die Werkzeuge dafür. Sie will Veränderungsprozesse im Kopf anstoßen. Und ich brauche schon auch ein Stück weit Hintergrundwissen. Ich brauche Bilder, ich brauche Emotionen, die mich zu Verhaltensveränderungen oder Engagement führen. Und genau das machen unsere Veranstaltungen mit ganz unterschiedlichen Formaten. Manche Leute hören gerne Vorträge von packenden Referierenden. Manche gucken gerne Filme. Andere werden mehr über Theaterformate oder über Exkursionen, Radtour oder über Workshops, also etwas selbst verändern, irgendwie angepackt. Und ich glaube, durch diese Formatvielfalt und aufgrund der Tatsache, dass nicht nur wir diese Dinge tun, sondern dass es auch noch andere NGOs, gemeinnützige Initiativen gibt, dass eben diese Information, diese Räume auch immer wieder für Menschen da sind, können wir Veränderungen bewirken. Ein Ansatz sind zum Beispiel für SchülerInnen kostenfreie Bildungsangebote an Schulen, die der Verein anbietet. Die kann man gerade querfinanzieren. Dazu läuft auf dem Portal 99 Funken momentan eine Crowdfunding-Kampagne. Den direkten Link dorthin findet ihr auf der Webseite zukunftsgestalten.org oder auf unserer Webseite coloradio.org. Ein Buchtipp hat sie van Lippert auch noch. Wenn ihr euch tiefer mit dem Thema beschäftigen möchtet, lege ich euch einen Film sehr ans Herz, der ich, wie ich finde, wirklich viel, viel Nachdenken auslösen kann. Und zwar Everything Will Change, also alles wird sich verändern. Ein sehr schöner Film. Wer lieber liest, da finde ich das Buch Erzählende Affen von Samira El-Wazil. Das ist gar nicht mehr so frisch, das Buch. Ich glaube, Anfang der 20er Jahre. Aber mega gut, weil es dort um die Erzählung der Menschheit geht. Also wie erzählen wir uns die verschiedenen Geschichten, also die Narrative des Nationalsozialismus, die Narrative gesellschaftlicher Veränderung, die Narrative von Nachhaltigkeit. Und ich finde, sie und Friedemann Karik, also zwei Autoren, nehmen das sehr gut auseinander, sodass man auch versteht, wie wichtig es ist, was wir erzählen und wie wir es erzählen. Denn genau das macht uns als Menschheit aus. Also das Erste, was Menschen wahrscheinlich gemeinsam am Feuer getan haben, war zu quatschen. Und wie die Geschichten wirken, macht den Unterschied. Das sagt Sif Ann Lippert vom Verein Zukunftsgestalten aus Dresden. Jens Steiner von Coloradio sprach mit ihr über den Verein, der eigene Finanzierungsmodelle ausbaut, um sich in der angespannten Haushaltslage unabhängiger von Kommunen, Bund und Ländern zu machen. Wenn ihr weitere Informationen zu dem Verein haben wollt, dann findet ihr die auf der Homepage des Vereins zukunftsgestalten.org, Zukunftsgestalten. Und hier gibt's wieder Musik von den Television Personalities. That's what love is. Times we spend happy days together, always laughing, never sad. Thank you. Vor genau einer Woche veröffentlichte das Bundesverfassungsgericht eine wegweisende Entscheidung und stellte darin klar, das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gilt auch in Unterkünften für Geflüchtete. Wenn die Polizei für die Abschiebung ohne Durchsuchungsbeschluss in die Wohnung eines Geflüchteten eindringt, ist das kein Betreten, sondern eine Durchsuchung und ist verfassungswidrig. Die Verfassungsbeschwerde wurde gemeinsam von Pro Asyl und der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützt. Fabian von Radio Dreieckland sprach darüber mit Wiebke Judith von Pro Asyl. Er wollte zuerst wissen, wer ist der Beschwerdeführer und was ist 2019 geschehen, das zur jetzt erfolgreichen Verfassungsbeschwerde geführt hat. Der Beschwerdeführer, wie er schon gesagt wurde, kommt aus Guinea und 2019 sollte er für eine Abschiebung quasi abgeholt werden. Und die Tür zu seinem Zimmer war verschlossen und die Polizei hat wohl angeblich irgendwelche Geräusche gehört, aber da hat das Bundesverfassungsgericht auch nochmal gesagt, das ist nicht klar gewesen, ob der Betroffene überhaupt dann jetzt in diesem Zimmer gewesen wäre. Und sie haben dann tatsächlich mit einem Rammbock die Tür aufgebrochen. Und deswegen ist der Fall auch als Rammbock-Fall quasi bekannt geworden. Und gemeinsam mit dem Flüchtlingsrat Berlin hat Pro Asyl diesen Fall dann von Anfang an unterstützt. Also als erstes sind wir vor das Verwaltungsgericht gegangen, haben dort auch gewonnen. Also das Verwaltungsgericht hat festgestellt, dass das verfassungswidrig war. Und dann ging es aber weiter zum Oberverwaltungsgericht und zum Bundesverwaltungsgericht. Und die haben tatsächlich jeweils eben entschieden gehabt, dass es dort aufgrund der Bedingungen kein Durchsuchen, sondern nur ein Betreten war. Und das hat jetzt das Bundesverfassungsgericht korrigiert. Und deswegen sind wir sehr froh über diese Entscheidung, weil sie hier wirklich nochmal den Grundrechtsschutz für Geflüchteten gerade im Abschiebungsprozess klar gestärkt haben. 2019 gab es eine Änderung im Aufenthaltsgesetz, sodass die Polizei Zimmer betreten durfte, um eine Person abzuschieben, wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist, dass sich die Person aktuell in der Wohnung aufhält. Ein Durchsuchungsbeschluss war danach nicht notwendig. Beim Eindringen in das Zimmer für eine Abschiebung handelt es sich nicht um eine Durchsuchung, sondern um ein Betreten, so die Argumentation. Was hat denn zu dieser Argumentation nun das Bundesverfassungsgericht gesagt? Das Bundesverfassungsgericht hat in diesem Fall gesagt, dass diese Norm nicht einschlägig wäre, weil eben den Behörden nicht bekannt sein konnte, ob der Betroffene dort in diesem Zimmer ist. Und eigentlich, so wie das Bundesverfassungsgericht den Grundrechtsschutz der Wohnung auch nochmal erklärt und den Richtervorbehalt erklärt, wird, denke ich, diese Norm eigentlich in der Praxis quasi kaum noch Anwendung finden. Denn das Bundesverfassungsgericht hat nochmal klar gesagt, es geht nicht darum, dass zum Beispiel letztlich, nachdem die Tür geöffnet wurde, die Beamten auf einen Blick sehen können, der Betroffene ist quasi da und sie müssen keine Durchsuchung durchführen, also in den Schrank schauen oder unter die Bettdecke. Und das war eben das, was vom Bundesverwaltungsgericht zum Teil eben argumentiert wurde, dass wenn das Zimmer quasi klein ist, man das auf einen Blick erkennen kann, wer da ist, dann ist es quasi kein Durchsuchen, was ja auch den Grundrechtsschutz zum Beispiel auch für Studentenwohnheime massiv einschränken würde, also für alle quasi kleinen Räumlichkeiten. Da hat das Bundesverfassungsgericht nochmal gesagt, nein, wenn man vor der geschlossenen Tür steht als Polizist, dann weiß man letztlich nicht, ob man dort eine Durchsuchung durchführen wird oder nicht. Und es geht darum, dass zu diesem Zeitpunkt das unklar ist und deswegen das ein Richter genehmigen muss, dass man einen Durchsuchungsbeschluss braucht. Und deswegen ist, denke ich, diese Regelung, die 2019 eingeführt wurde, natürlich auch tatsächlich mit dem Zweck, hier den Grundrechtsschutz für Betroffene einzuschränken. In den allermeisten Fällen dürfte die eigentlich nicht mehr angewendet werden. Ja, das war eine ganz besondere Argumentation. Wir stecken euch in möglichst kleine Zimmer, dann sehen wir alles und dadurch genießt ihr in diesen kleinen Zimmern dann auch nicht das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung. Noch unter Nancy Faeser wurde das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz eingeführt. Eine Regelung, nach der die Polizei auch in Zimmer von unbeteiligten Dritten reingehen kann, um jemand abzuschieben. Hat denn diese Entscheidung jetzt vom Bundesverfassungsgericht auch auf diese Regelung Einfluss? Ja, das zeigt auf jeden Fall ganz klar, dass auch für jegliche solche Maßnahmen natürlich ein Durchsuchungsbeschluss notwendig ist. Denn dann ist ja nochmal unklarer quasi, ob die Person sich dort aufhält. Weil eigentlich ist ja genau bei der Regelung quasi der Maßstab, ah ja, wir haben sie nicht im eigenen Zimmer gefunden, aber sie könnte ja irgendwo in einer großen Unterkunft sich quasi aufhalten, ja, und vielleicht einfach nur bei anderen Personen im Zimmer sitzen und Karten spielen, ja. Aber das ist natürlich dann jeweils eine Durchsuchung, weil die Polizei nicht weiß, was sie quasi hinter den Türen findet und ob sie dort Personen auffindet wird. Aber das muss dann eventuell auch noch erst einmal wieder gerichtlich geklärt werden, dass das dann... Genau, das ist natürlich das extrem Frustrierende aktuell in der Zeit insgesamt und gerade auch mit der neuen Bundesregierung, dass wir einfach ja sehr klar erleben, dass Rechtsprechung gerade im Asylbereich ja nicht sonderlich ernst genommen wird. Bei der Bundesverfassungsgerichtsentscheidung kann man jetzt wirklich beileibe eigentlich nicht behaupten, das ist eine Einzelfallentscheidung und nur von einem Verwaltungsgericht, ja, wie es ja zum Beispiel bezüglich den Zurückweisungsfällen im Sommer vom BMI argumentiert wurde. Aber mit Sicherheit werden sie versuchen, die Konstellation quasi aus ihrer Sicht einzuengen, auf die jetzt das neue Urteil anwendbar ist und zu argumentieren, dass jetzt eben zum Beispiel diese neue Regelung gar nicht Teil der Entscheidung war, was sie natürlich nicht sein konnte, weil der Fall ist schon viel älter. Es zeigt natürlich auch, wie lange das eben oft dauert, sich durch die Instanzen zu kämpfen, um dann einfach so einen finalen Urteilsspruch zu bekommen. Und eine Regierung, die wirklich für den Rechtsstaat und für Grundrechte eintritt, die nimmt natürlich das Bundesverfassungsgericht beim Wort, schaut sich an, was heißt diese Entscheidung und wendet das auch auf das jetzt gültige Recht und alle Konstellationen an, die davon quasi umfasst sein könnten. Ein Streitpunkt bei Abschiebung und beim Durchsuchen von Zimmern war auch in der Vergangenheit immer der Begriff der dringenden Gefahr. Zimmer dürfen eigentlich nur von der Polizei dann im Fall einer dringenden Gefahr betreten werden. Die Diskussion war dann, ob denn die Abschiebung eine dringende Gefahr darstellt oder eben nicht. Wurde dazu auch was gesagt? Genau, das ist vor allem etwas, was in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts eine größere Rolle gespielt hatte, auch in anderen Verfahren. Beim Bundesverfassungsgericht haben die Richterinnen vor allen Dingen gesagt, dass die Beamten quasi die Kurzfristigkeit, in der es dann nicht mehr möglich ist, einen Richter zu erreichen, nicht selber herbeiführen dürfen, ja, indem sie halt eben mit dem Zugriff zum Beispiel entsprechend lange warten. Sie gehen nicht so sehr auf konkrete Frage ein, ob die Abschiebung eine drohende Gefahr oder das Scheitern der Abschiebung eine drohende Gefahr ist, Gefahr im Verzug darstellt. Aber das, was ja oft argumentiert wird von der Bundespolizei, ist, naja, das muss jetzt alles so schnell gehen mit der Abschiebung und wir konnten es ja nicht früher machen. Und ich denke, da haben die Richterinnen aus Karlsruhe schon sehr klar gesagt, also ne, die ganze Abschiebung ist ja in den Händen der Polizei und das müssen sie dann eben einberechnen, ja, dass sie dort auch den Durchsuchungsbeschluss vom Gericht holen. Jetzt braucht es also einen Durchsuchungsbeschluss, wenn die Polizei eindringen will in ein Zimmer, um dort jemanden abzuschieben. Ein Durchsuchungsbeschluss steht unter Richter, Richterin Vorbehalt. Jetzt ist es ja allgemein so, dass sich Richter, Richterin beim so der Anordnung einer Durchsuchung auch nicht so wahnsinnig viel Zeit nehmen bei der Prüfung. Macht das denn jetzt dieser Richtervorbehalt, dass es einen Durchsuchungsbeschluss braucht, überhaupt einen Unterschied? Ja, das ist sicherlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich und vielleicht auch ein bisschen von den Einzelpersonen abhängig. Ganz offensichtlich macht das für die Polizei ja schon einen Unterschied, wenn sie so sehr versucht, das zu verhindern, dass sie den einholten. Und der Grundgedanke, dass eben da immer noch mal eine neutrale Behörde quasi einmal zwischengeschaltet ist und auch Stopp sagen kann, das ist ja natürlich einfach auch eine Lehre, die wir in Deutschland auch aus der NS-Zeit haben, zu sagen, die Polizeibefugnisse müssen auch Einschränkungen finden. Und eben auch unter dem Grundsatz ist es aus unserer Sicht einfach wichtig, dass das natürlich auch konsequent für Geflüchtete gilt. Und ja, letztlich ist es vielleicht zumindest etwas, dass die Polizei sich dann zweimal überlegt, wie sie in dem Fall konkret vorgeht. Abschließend aus flüchtlingssolidarischer Perspektive wäre es ja wünschenswert, dass diese Entscheidung jetzt zu weniger Abschiebung führen würde. Angesichts der politischen Verhältnisse ist das ja erstmal kaum vorstellbar, oder? Ja, also die Zeichen stehen natürlich auf immer mehr Abschiebungen. Nicht nur die aktuelle, auch die letzte Bundesregierung hatten sie sich ja auch schon Rückführungsoffensiven in die Koalitionsverträge geschrieben. Und wir sehen auch tatsächlich, dass die Zahlen steigen. Was wir aber eben auch in den letzten ein, zwei Jahren beobachtet haben, ist wirklich eine Brutalisierung der Abschiebungspraxis. Also, dass sowohl Personen abgeschoben werden, bei denen eigentlich auch Bleiberechtsoptionen da wären, wo das quasi einfach nicht genutzt wird oder nicht darauf hingewiesen wird von den Ausländerbehörden, oder eben aus Schulen, Kitas, Frauenhäusern, Krankenhäusern und eben auch das Thema nächtliche Zugriffe in Wohnungen etc. Und deswegen ist, denke ich, die Entscheidung von dem Bundesverfassungsgericht eben nochmal so wichtig, wirklich darauf hinzuweisen, auch im Abstimmungsprozess gelten Grundrechte. Es gibt da sicherlich noch einiges, was im Argen ist, aber Pro Asyl wird da auf jeden Fall auch dran sein und wir werden auch weiter Betroffene dabei unterstützen, ihre Rechte entsprechend einzuklagen. Sagt Wiebke Judith von Pro Asyl. Gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützte sie einen Geflüchteten aus Guinea bei einer Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht. Das Ergebnis wurde in der vergangenen Woche verkündet. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung gilt auch für Geflüchtete in Deutschland. Und hier gibt's noch ein paar Takte Musik, und zwar Timing Voice von Guided by Voices. At the sound of... You may begin. Aufstehen, hinlegen, Radio Korax hören, das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, einen schönen guten Morgen hier beim Morgenmagazin der freien Radios, falls ihr inzwischen erst zugeschaltet habt. Ihr seid im Morgenmagazin gelandet. Am Mikrofon ist Roman heute aus Dresden. Ihr hört uns auf Radio Korax auf der 95,9 oder bei Radio Blau in Leipzig, bei Coloradio in Dresden, bei den freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und Potsdam auf der 90,7. Hört uns bei Radio Unerhört in Marburg. Ihr hört uns heute auch in Stuttgart. Ja, oder ihr hört uns irgendwo auf der Welt im Livestream. Worum wird es in der kommenden Stunde gehen? Wir wollen ein paar Veranstaltungshinweise geben für die verschiedenen Städte, die hier heute im Fokus waren. Und es gibt dann ein Interview zum Thema des Starts des Antifa-Ost-Prozesses, des zweiten Antifa-Ost-Prozesses in Dresden, in so einem Hochsicherheitsverhandlungssaal. Und es wird hier noch um eine Statue gehen, in einem Beitrag unter dem Titel Come for Woman Berlin. Das beschäftigt uns hier in der nächsten Stunde. Es gibt natürlich auch Nachrichten und denen möchte ich mich jetzt gleich noch zuwenden. Netzpolitik.org, EU-Rat einigt sich zur Chatkontrolle. Schlimmster Giftzahn gezogen, aber weiterhin gefährlich. Nach langer Blockade hat sich der EU-Rat bei der Chatkontrolle geeinigt. Zivilgesellschaftliche Organisationen sind erleichtert, dass die verpflichtende Chatkontrolle vom Tisch ist, warnen aber vor anderen problematischen Teilen im Gesetzentwurf. Die jetzt geeinigte Position enthält nicht mehr die besonders umstrittene verpflichtende Chatkontrolle, welche eine private, verschlüsselte und vertrauliche Kommunikation extrem erschwert hätte. Internetdienste dürfen jedoch weiterhin freiwillig Kommunikation durchleuchten. KritikerInnen sehen ein Potenzial für Missbrauch, während ein Nutzen nicht abzusehen sei. Verpflichtende Altersprüfungen führten zu einer weitgehenden Aufhebung der Immunität im Netz, ohne dass der Anonymität im Netz natürlich, ohne dass ein Nutzen erkennbar sei. Das Antifa-Infoblatt 147, Todesschützen mit Rückendeckung, wie Behörden Aufklärung verhindern. Lorenz Tod wird ohne Konsequenzen bleiben. Für den Polizisten, der tötete, für die Polizei, die gegen sich selbst ermittelte, oder für Staatsanwaltschaft und Politik, die für die unglücklichen Zustände der Tatnacht nicht verantwortlich seien. Antifa-Info.net unter Bezug auf das neue Deutschland. Gießen will Protest gegen AfD-Jugend einschränken. Kontrollen und Abriegelungen eines Stadtteils angekündigt. Keine antifaschistischen Versammlungen westlich der Lahn zulassen. Das ist die erklärte Strategie von Stadt und Polizei in Gießen. So wollen diese sicherstellen, dass sich die AfD-Jugend am letzten Novemberwochenende in den Messehallen der Stadt neu gründen kann. Hintergrund ist wohl die Sorge der Innenstadtläden, dass am üblicherweise Umsatz stärksten Wochenende des Jahres Kundschaft wegbleiben könnte. Soweit erstmal. Und hier gibt es die Türen mit Die Angst des weißen Mannes. schaffen. Wir sind viele, genug für alle, genug für jeden. Nimm meine Hand, lass uns einfach leben. Lass uns einfach leben. Lass uns einfach leben. Sie ist dunkel, sie ist schwarz. Die Angst des Weizenmannes. Sie ist dunkel, sie ist schwarz. Die Angst des Weizenmannes. Sie ist dunkel, sie ist schwarz. Die Angst des Weizenmannes. Die Angst. Es gibt Veranstaltungshinweise. In Halle findet heute am 27. November um 19 Uhr im Rahmen der Reihe Gegen jeden Antisemitismus eine Lesung mit anschließendem Gespräch im VL in Halle statt. Zu Gast ist Stefan Dietl, der aus seinem Buch Antisemitismus und die AfD liest. Dietl zeigt darin, wie präsent antisemitische Denkmuster in der AfD sind, von klassischen Stereotypen über Verschwörungserzählungen bis hin zur Relativierung nationalsozialistischer Verbrechen. Er beleuchtet sowohl die verschiedenen Formen des Antisemitismus innerhalb der Partei als auch deren Versuch, sich öffentlich als Schutzmacht gegen Antisemitismus darzustellen. Chemnitz. Heute Vormittag um 11 Uhr erklingt im Ideenreich der Universitätsbibliothek der TU Chemnitz erneut Grigori Fritz' berühmte Monooper »Das Tagebuch der Anne Frank«, diesmal in einer konzertanten Aufführung. Das außergewöhnliche Werk, das erst im August 2024 Premiere in der Städtischen Musikschule Chemnitz feiert, lässt Anne Franks Gedanken- und Gefühlswelt auf eindrucksvolle Weise musikalisch lebendig werden. Tickets gibt's für 8 Euro online unter theaterchemnitz.de oder telefonisch unter 0371 4000 430. Berlin. Am Donnerstag, den 27. lädt die Gruppe Kommunistisches Programm um 19.30 Uhr zum offenen Treffen im Raum Rungestraße 20 in Berlin ein. Unter dem Titel Widerstand gegen den Kriegskurs der Gewerkschaften, aber wie, soll darüber diskutiert werden, wie innerhalb der Gewerkschaften eine klare Antikriegsposition aufgebaut werden kann. Ausgangspunkt ist die seit 2022 geführte Debatte über Aufrüstung, Kriegsunterstützung und gewerkschaftliche Beschlüsse zur Waffenlieferung. Dresden. Heute Abend stellt die feministische kommunistische Gruppe Radical M ihre Broschüre »Keine mehr« über Femizide und das Ende des kapitalistischen Patriarchats vor. Die Broschüre kann man sich auch vorab schon auf Radical M .org, also red wie R-E-D, wie rot, radicalm.org durchleben, lesen. Oder man lässt sich die Broschüre heute Abend um 19 Uhr in der Kosmotik in Dresden-Neustadt von den Herausgebern vorstellen. Der Eintritt ist frei. Und morgen findet im Objekt Klein A ein Abend gegen Irrationalismus und instrumentelle Vernunft von und mit Thomas Ebermann, Thorsten Mense und Flo Thamer statt, die Türen öffnen 18:30, Beginn der Lesung ist 19:30. Den Autoren, die da zusammenkommen, geht es darum, nicht nur Verschwörungserzählungen zu besprechen, sondern auch zu zeigen, wie das kapitalistische Normal Geburtshelferin solcher Gedankenprozesse ist. Und da manchmal hilft da vielleicht ein Exorzismus. Escapism, Exorcist Stairs. Oh baby, there's a place you got to go, yeah. Gonna take you where the light is real low, yeah. Take you to a place you're gonna scream at. Oh baby, like you're having a bad dream. I'll take you there, take you there. Oh baby, the exorcist is there, come on. Thing doesn't happen for real, no. There's only a small chance you'll be possessed. That your head'll turn around in your neck. Oh. I'll take you there, take you there. Oh baby, the exorcist is there. Come on. Step one, you're gonna think it's fun. Step two, you're gonna say boo-hoo. Well, step three, you're gonna scream. What the hell is happening to me? Yeah! Four step, you're gonna be scared. You'll say, what am I doing here? Well, step six, you're gonna feel sick. You're gonna say, oh, get me out of here quick. Whoa! Step eight, it's already too late. I said, you're at the devil's gate, Step nine, you run out of time. You run out of time. The exorcist is there, come on. The exorcist is there, The exorcist is there, The exorcist is there, come on. The exorcist is there, Oh baby, the exorcist is there, Oh baby, the exorcist is there, Oh baby, the exorcist is there, Ja, ein paar Sekunden Zeit haben wir noch, bevor ich dann in das nächste Gespräch gehe. Und hier gibt's von den Kamikaze Palm Tree das Lied Flamingo. Ich habe eine totale Flamingo-Macke, neben vielen anderen Macken. Jedenfalls ist das Lied natürlich irgendwie bei mir gelandet. Inside of Jetzt wird es wieder weniger gemütlich als dieser Musiktitel. Ich spreche jetzt mit Oliver Niesen. Du bist Rechtsanwalt in Dresden und beschäftigt mit vielen Dingen im Bereich des Strafrechts. Hast sehr prominent mit vertreten im Fall Lina E. 2023. Es geht hier jetzt also um die Neuauflage des Antifa-Ost-Prozesses seit vorgestern. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wünsche ich dir auch. Grüß dich. Hallo Roman. Ja, 2023 gab es eine Verurteilung, bei der letztendlich festgestellt wurde, na, ganz so groß wie die Generalstaatsanwaltschaft sowas versucht zu machen, ist es am Ende doch nicht. Vielleicht blicken wir nochmal gemeinsam zurück. Antifa Ost, wovon sprechen wir hier eigentlich? Und viele haben ja auch gehört, dass es die Auseinandersetzung um den sogenannten Budapest-Komplex geht. Vielleicht ordnest du unseren Hörerinnen das erstmal kurz ein. Ja, gerne. Für den Rückblick, das war für mich im Grunde, weil ich bei dem Aufsagt am Dienstag, am 25.11., war ich in dem Prozess zugegen, habe mir das angeschaut und das war für mich im Grunde so ein Rückblick, weil ich habe dort wieder Menschen getroffen, die auch das erste Verfahren schon solidarisch begleitet haben. Ich habe viele Menschen dort gesehen, die mir ans Herz gewachsen sind über die Zeit, weil das sind ja auch immer lange Prozesse, die da geführt werden. Und dieser Prozess, so wie wir es gehört haben, wird noch deutlich länger werden. Wenn wir vielleicht eine Situation haben aus dem Urteil, um zu sagen, worum es geht, da gibt es eine Zielvorstellung, die nach Oberlandesgericht Dresden die damals Angeklagten gehabt haben, dass das Kernanliegen war und damit Ziel der Vereinigung, aber die Bekämpfung des Feindbilds Faschismus durch gewaltsames Vorgehen gegen als Nazis eingestufte Personen. Und wir haben jetzt hier, ich glaube, es sind insgesamt 10 Tatkomplexe, wo es genau darum geht, dass im Grunde Faschisten, Faschistinnen angegriffen worden sind von Personen. Und das wird jetzt den Angeklagten bei der zweiten, ja, bei dem zweiten Verfahren jetzt vorgeworfen. Ich fand das Wort ganz spannend, dass du sagtest Neuauflage. Das wäre natürlich toll gewesen, wenn wir beim Bundesgerichtshof eine Neuauflage des ersten Prozesses erreicht haben. Aber dazu ist es ja nicht gekommen. Die Verfahren sind sozusagen rechtskräftig. Was der Prozess ist jetzt schon durchterminiert bis irgendwie Mitte 2027. Also es wird erheblich viele Veranstaltungen geben, Gerichtstermine geben. Was dürfen wir erwarten, was in diesem Prozess alles passiert? Du sprachst von 10 Tatkomplexen. Ja, was passiert auch beispielsweise, dass die Solidarität, die war auch dort wieder spürbar, wenn man mal die Plätze von der Presse alle hätte besetzen können, hat man eigentlich schon den Eindruck, dann wäre es voll besetzt gewesen und es waren alles aus meiner Sicht Antifaschistinnen und es war auch skandiert worden, ja, das war während einer Unterbrechung, dass man davon sprach, Free Antifas und Free All Antifas und nie wieder Faschismus. Vielleicht sticht bei diesem Komplex, sticht zumindest raus, dass jetzt auch, ich glaube, 3 der 7 Angeklagten, dass sie sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, dass es einen versuchten Mord gegeben haben will. Und dazu möchte ich auch ganz gerne noch mal ein Zitat bringen von dem damaligen Senat in dem Urteil zu Lina E. Insgesamt hat der Senat bei ihr wie bei den Mitangeklagten jeweils bedacht, dass die Taten durch die beabsichtigte Bekämpfung nationalsozialistischer Bestrebungen und ihrer Vertreter motiviert waren, wobei die Bedeutung dieses für sich genommenen achtenswerten Motivs durch die Umsetzung in einer Art Selbstjustiz für das Gemeinwesen verbundenen Gefahren weitgehend aufgewogen wurden. Achtenswerte Motive und jetzt sollen die gleichen Ziele, die gleiche Motivation, niedrige Beweggründe sein. Und es ist ausdrücklich auch festgestellt worden in dem Urteil, dass gerade nicht Ziel war, einen Menschen zu töten. Und man hat den Eindruck, dass die Generalbundesanwaltschaft, du hast es vorhin angesprochen, dass sie die Höhe, was sie für Lina sich gewünscht hätten, nicht erreicht haben, dass sie jetzt nochmal dieses Verfahren hochpushen, versuchten Mord, um möglicherweise da andocken zu können und diesmal ihre Vorstellung der Strafe hinzubekommen, durchzusetzen. Das ist, ja, da geht es mir so ein bisschen bei der ganzen Geschichte um so einen Verfolgungswillen und so eine Diskussion der Strafmaße nochmal. Das ist schon ganz schön erstaunlich, wenn man vergleicht, an was für Gerichten beispielsweise Nazi-Gewalttaten verhandelt werden, und wenn man sich anschaut, was über die vielen, vielen Jahre des Verlaufs aus dem NSU-Komplex geworden ist und inwiefern es da eigentlich überhaupt zu Verurteilungen gekommen ist von denen, die dort wirklich systematisch was getragen haben, was eine echte Organisationsstruktur hatte. Und hier wird so ein bisschen eben diskutiert, ja, das ist eine kriminelle Vereinigung, wo man sich dann manchmal fragt, wie vereinigt war da was, wenn Leute in einem gemeinsamen, gewissermaßen einen gemeinsamen Vorstellung haben, die nie unbedingt völlig an den Haaren herbeigezogen ist. Wenn ich jetzt einfach mal schaue, dass Leute auf die Idee kommen, okay, ich höre jetzt einfach auf, mich irgendwie verfolgen zu lassen, nur von Nazis, und ich klatsch mal irgendjemanden drauf. Ist nicht mein Weg, aber ja, auf jeden Fall erscheint es mir komisch, da immer mit dieser Vereinigungsstruktur da rumzuhantieren und dann eben tatsächlich die Zuordnung Generalbundesanwaltschaft versus eine lokale Staatsanwaltschaft. Ja, ich finde das auch spannend, und ich habe, glaube ich, den Eindruck, das kam auch in diesem Prozess zur Sprache von der Verteidigung, dass die USA im Grunde Antifa Ost als Terrororganisation sieht. Und wenn man das sich überlegt, dann merkt man, wie schnell man mit diesen Vereinigungsbegriffen ist. Und was mich dann immer erstaunt, und das war auch gerade bei der Verlesung der Anklageschrift, des Anklagesatzes, dass im Grunde da von Angriffen gegen Personen, die dem Faschismus, den Faschismus unterstützten, die im Grunde das wieder wollen, wo man den Eindruck hat, es soll wieder 33 geben, dass wir dagegen vorgehen, dass die Angeklagten dagegen vorgehen, da habe ich den Eindruck gehabt, aber dieses Ziel sollten wir doch alle haben. Und es ist zwar schön, wenn du das vorhin gesagt hast, dass man natürlich gewaltsam, dass es nicht meine Sache ist. Ich habe nur die Befürchtung, dass wir noch feststellen müssen, so wie die Situation gerade ist, wie die Zeit gerade ist, dass auf einmal das für alle nachher angeht, dass man sich wehrhaft zeigt gegen Faschismus. Und mittlerweile hat man genau das Gegenteil. Im Moment werden die Antifaschistinnen sozusagen verfolgt. Und das ist ja, wenn man unsere Geschichte sieht in der Bundesrepublik Deutschland, das ist ja irre. Das ist ja wirklich irre. Das ist, ja, den Eindruck habe ich auch, wenn ich, Stichwort Budapest-Komplex, wird ja auch zum Teil mit verhandelt werden, da laufen Leute durch die Gegend in SS-Uniformen und die gelten aber eben tatsächlich da als unbescholtene Bürger, und da wird dann wirklich allen Ernstes in Frage gestellt, dass es sich bei denen um Nazis handelt oder ob sie nicht einfach nur aus Versehen die falsche Kappe aufhaben. Das sind dann Argumente, die auch so in Medien mit ventiliert werden, so dass die eine Ebene, die andere Ebene, die, ich kann es nur Deportation nennen, von Maya T. aus Dresden. Maya T. war ja hier in Untersuchungshaft und wurde nach Budapest überstellt, obwohl das oberste Gericht dazu gesagt hat, nee, geht nicht. Da gab es dann solche Spielereien, dass irgendwie zeitlich ja irgendwie noch schnell abgeschoben wurde, bevor der Gerichtstext zur Kenntnis genommen wurde. in welchem Zustand ist denn hier unser Rechtsstaat? Also es geht ja nicht nur um die konkrete Person und deren Rechte, sondern es geht ja auch darum, wo segeln wir hier eigentlich als Gesellschaft hin, oder? Absolut. Ich habe gerade, was Maya T. angeht, es ist ein Praktikant, der hatte irgendwann mal gefragt, immer wenn man in der Öffentlichkeit von PolitikerInnen, JournalistInnen hört, da muss man vorgehen mit voller Härte des Rechtsstaats. Jedes Mal, wenn solche Sätze kamen, waren die immer falsch. Dass der Staat mit voller Härte vorgeht, das ist das eine, das kann jeder Staat tun. Aber ein Rechtsstaat zeichnet sich aus, wenn dann überprüft wird, ob diese Härte auch wirklich rechtmäßig war. Und das wird immer verdreht. Und wir haben gerade bei Maya T., das ist exemplarisch das, was gerade passiert, dass wir feststellen, dass sich die Exekutive nicht mehr an Entscheidungen der Gerichte und auch des Bundesverfassungsgerichts nicht mehr hält. Wenn wir hier so weit sind, dass man im Grunde ignorieren kann, was Gerichte entscheiden, das gefährdet tatsächlich den Rechtsstaat. Und wir haben da nicht nur Maya T. als Beispiel, wir haben im Grunde, wo der Innenminister die Migranten, die halt kommen, die fliehen zu uns, an der Grenze zurückweist, gegen Entscheidung vom Verwaltungsgericht Berlin. Es gibt einen Richterverband, die richtig Sorge haben, dass die Exekutive, die Regierung, dass sie nicht mehr sich verantwortlich fühlt, den Entscheidungen der Gerichte nachzukommen. Und wenn das Schule macht, das ist das größte Einfallstor, was wir haben, weil dann brauchen wir von Rechtsstaat nicht mehr zu sprechen. Ja. Lass mich da einen Satz dazu sagen. Ja, klar. Ich fand es ja spannend, vor allen Dingen, wenn man guckt, woher wir kommen. Wenn wir die 70er Jahre nehmen, wenn wir da Willy Brandt haben, wo man damals gesagt hat, wir müssten mehr Demokratie wagen, wo das dann bei Schröder schon hängen blieb, dass man sagt, jetzt muss man mehr Volkswagen. Ich habe im Moment den Eindruck, dass der Merz ganz klar, der Bundeskanzler, die Losung hat, wir müssen mehr Rechtswagen. Und diesen Wind kriegen wir gerade zu spüren. Und weil du das angesprochen hast, wohin wir segeln, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass man den Eindruck hat, wir haben einen festen Kurs. Und der Kurs ist so, dass alles gegen die Antifaschistin geht, wo man merkt, wird das zum Feindbild? Wird das wirklich zum Feindbild, dass man irgendwie sich Sorgen machen muss um Antifaschistinnen, die gegen Faschisten vorgehen? Oder worüber sprechen wir hier? Das lassen wir jetzt einfach so stehen. Schöner kriegen wir es nicht mehr miteinander. Ich danke dir, Oliver Niesing, für diese Einschätzung zu dem jetzt startenden Antifa-Ost-2-Prozess, wie er so üblicherweise genannt wird, und wünsche dir trotz alledem einen guten Tag. Wünsche ich dir auch. Danke dir, Roman. Tschüss. Bis dann. Ja, und hier geht's weiter mit Tim Presley, ER. One notch generation before the ER. One notch generation before the ER. How much did he have in him before the ER? Would you be surprised at him for counting lucky stars? Go to the ER, jump into the car. One notch generation, right before ER. Merlin is a nobody, never mind ER. Go into your can't stop, go into ER. Go into your can't stop, jump into the car. Go to the ER. Makes you feel fine. Bebop a loobop, opiate and ER. Can you avoid the noise guarded by the car? Smoke your day's last cigarette and think about what she said. Think of all she said. Think about her hair. Think about her eyes, think about her car. Go to the ER, count your lucky stars. You should be so fortunate to even go this far. Shock you, shock behavior goes nowhere looking far. Middle class behavior keeps you on a plane. I'm on a plane, I can't complain. Go to the ER, got there by a car. Three times the prescribed amount, every generation counts. Go to the ER. Sound, Tim Presley, manchen vielleicht noch gar nicht so richtig bekannt, obwohl es den auch schon seit Ewigkeiten gibt, also bestimmt 20 Jahre ist er musikalisch unterwegs, war bei The Fall, weiß gar nicht, was daraus geworden ist, ist mit Kate Le Bon unter dem Namen Drinks unterwegs, wo ich immer nicht so richtig weiß, ist das ein Akronym oder ist das, geht es darum, vielleicht doch mal zu trinken, aber eigentlich wirkt es nicht so. Okay, aber wir sind hier im Magazin und nicht in der Musiksendung und hier geht es um Sachen. Und zwar heute geht es ging es schon mal um den Orange Day, der vorgestern war, und die Situation von Gewalt gegen Frauen. Und der kommende Beitrag beschäftigt sich auch unter dem Titel Come for Woman Berlin. Diese Woche, vor zwei Tagen genau, war der Orange Day, der Tag gegen Gewalt an Frauen. Eine der vielen Kundgebungen und Demonstrationen startete am Dienstag in Moabit in Berlin am Platz der Friedensstatue. Passend, denn die Friedensstatue mit dem Namen Ari stellt eine Überlebende von sexueller Versklavung während des Zweiten Weltkriegs dar. Nur, diese Statue ist nicht mehr da. Nach zwei Jahren an der Bremer Straße wurde Ari im Oktober dieses Jahres nämlich wieder entfernt. Das sorgt nicht nur für Protest, sondern auch für unabhängige Recherchen von Aktivisti über den möglichen politisch motivierten Hintergrund der Entfernung. Im Beitrag hört ihr unter anderem eine aktivistische Stimme über die Rechercheergebnisse und warum die Entfernung von Ari überhaupt ein politisches Zeichen ist. Eine Redakteurin von Radio Korax war nämlich bereits kurz nach der Entfernung bei einer Protestaktion für Ari

Komische Themen, die nicht so schön sind. Manchmal fragt man sich ja, wie kommen wir eigentlich aus der ganzen Nummer raus? Ich fragte Olli, wo segeln wir hier eigentlich hin? Und eine Person, mit der eigentlich seit vielen, vielen Jahren verbunden ist, der Versuch auf eine lyrische und dabei doch wissenschaftliche Weise sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen, wo es lang gehen könnte, ist Thomas Ebermann. Der macht zusammen mit Thorsten Mense und Flo Thamer morgen eine Veranstaltung in Dresden im Objekt Klein A. Und ich habe ein Interview von Alex Tilch dazu von Radio T und Nia FM, und das wollen wir uns jetzt anhören. Vielleicht findet ihr ja dann doch den Zug, der euch nach Dresden führt, und ihr könnt euch das anhören. Ich bin Alex Dilch von Radio T und habe heute Flo Thamer, Thomas Ebermann und Thorsten Mense zu Gast zu dem Abend gegen Irrationalismus und instrumentelle Vernunft. Und normal eine Besichtigung des Wahns. Ich danke euch erstmal, dass ihr da seid, und würde vorschlagen, dass ihr euch mal ganz kurz selber vorstellt erstmal. Ich bin, ja, Thorsten Mense, wie du schon gesagt hast, und bin mit Thomas Ebermann und Flo Thamer unterwegs. Ich gehöre zu den beiden Personen zusammen mit Thomas, die an dem Abend auf der Bühne sitzen und uns den Wahn der Normalität betrachten mit oder vor dem Publikum. Ja, und wenn ich nicht auf Tour bin, dann halte ich sonst auch viel Vorträge oder schreibe Texte als freier Journalist und Autor und beschäftige mich dann meist mit den Themen Rechtsextremismus, gerade autoritäre Formierung, Deutschland und die anderen Übel dieser Welt. Ich bin Thomas Ebermann, bin der Älteste in diesem Trio. Wir machen ja zum zweiten Mal etwas zusammen. Einmal die Besichtigung eines Grauens war unser erstes gemeinsames Projekt. Und dies ist jetzt das zweite. Man arbeitet da 2 Jahre, dann hat man was fertig und dann stellt man es vor. Und das läuft jetzt auf den 50. Abend zu. Und ich finde es immer noch gut, mit den beiden unterwegs zu sein und natürlich auch in so interessante Metropolen wie Chemnitz zu kommen. Ja, ich heiße Flo Thamer, ich bin der Dritte im Bunde. Ich sitze an dem Abend nicht auf der Bühne, sondern hinter dem Technikpult oder bin auch zwischendurch mal im Keller. Wer das sehen will, muss aber den Abend besuchen, um zu verstehen, was ich damit meine. Sehr gut, dann würde ich direkt einsteigen mit der Frage, worum geht's denn konkret in eurem Programm zu Normal? Es geht darum, dass wir die beiden großen Kampfbegriffe unserer Zeit denunzieren. Eine Begriff ist normal, die Berufungsinstanz der normale Mensch, der arbeitsame, der normal früh aufstehende Mensch hat die Schnauze voll von all dem Versifften und Uneindeutigen und Perversen und deswegen hat er das Recht darauf, wieder seinen gesunden Menschenverstand zu leben. Das ist ja die Botschaft der AfD-Parole Deutschland aber normal. Und im Gegensatz zu vielen anderen denunzieren wir nicht nur das Wahnhafte im Begriff der Normalität, sondern wir versuchen herauszuarbeiten, dass die instrumentelle Vernunft das Fundament oder Geburtshelferin des Wahnhaften ist und nicht Antipode. Sehr viele verdienstvolle Broschüren handeln ja eher davon, dass die Autoren das Wahnhafte oder Verschwörungstheoretiker oder irrationale oder Fake News basierte gegen die Vernunft stellen. Und das Besondere an unserem Abend ist, dass wir die Vernunft als den guten Dünger des Wahnhaften ansehen. Und ich würde das vielleicht ein bisschen ergänzen, also genau zum einen, was Thomas gesagt hat, irgendwie klar machen, dass dieser Wahn, also vor allen Dingen reden wir da auch vom politischen Wahn, sei es angefangen bei den Verschwörungsideologen oder Theoretikern, den sogenannten, bis halt hin zu dem ganzen politischen Wahn, der jetzt ja in immer mehr Ländern auch quasi nach der Macht greift, gerade wenn man in die USA guckt, aber in Europa sieht es ja auch nicht viel besser aus. Und eben diese wahnhaften Verschwörungswelten wie Rassismus, Antisemitismus, Antifeminismus, also das natürlich zu kritisieren und auch aufzuzeigen, aber eben auch zu zeigen, dass diese Vorstellungen, dass diese Einstellungen eben ihre Grundlage haben in der vermeintlich rationalen Ordnung, in der wir leben, die eben selber total irrational ist. Und es ist uns auf jeden Fall auch ein Anliegen des Abends, zu zeigen, dass halt quasi der Normalzustand schon die Katastrophe ist und dass all das Leid auf der Welt und die Zehntausenden Geflüchteten, die im Mittelmeer ertrinken oder die Obdachlosen, die im Winter erfrieren oder die Menschen, die nichts zu essen haben, dass das quasi alles nicht die Folge ist von irgendwelchen wahnhaften oder durchgeknallten Politikerinnen, sondern das ist die Folge von einer Politik, die angeblich auf Vernunft und Rationalität basiert, aber eben unglaublich brutal ist dann in ihrer konkreten Ausformung. Was können denn die Besucher von dem Abend grundsätzlich erwarten? Also lest ihr da nur Texte? Ist es eine Konstellation oder Collage, die da entwickelt wird? Oder wie gestaltet sich der Abend? Wir haben jetzt einen schönen Begriff, der jetzt bis auf Weiteres benutzt wird. Wir nennen das Ganze jetzt Bühnenessay. Und konkret kannst du dir das so vorstellen, die zwei sind vorne auf der Bühne und ich bin hinten und hau in ihre Dialoge und in ihre Vorträge die ganze Zeit irgendwelche Videos, Audios, Bilder. Und es ist mittlerweile nach, ja, ich glaube, Dresden wird jetzt Auftritt Nummer 50 sein, wenn meine Zählung stimmt. Und Chemnitz dann 51. Das ist mittlerweile tatsächlich, hat das einen ganz guten Flow. Wenn man das so oft macht, dann kommt man da in so einen, kriegt man auch so einen kleinen Perfektionsdrang und will, dass es richtig Zug hat. Ich kann dir nur das jetzt mal ganz grundsätzlich sagen und dann vielleicht noch ein bisschen das Feedback, das jetzt doch oft kam, dass die Leute sagen, ja, wow, es sind 2,5 Stunden insgesamt. Zwischendrin ist immer noch eine Pause, also so nach 75 Minuten ist eine Pause und zweite Halbzeit ist ein bisschen kürzer. Aber keiner findet es langweilig. Es ist wirklich 2,5 Stunden harter politischer Vortrag. Hast ja ein bisschen gehört, was die zwei so sagen. Das sind tatsächlich schon einige Textpassagen aus dem Abend gewesen. Das ist hier und da wirklich harte Theorie. Aber viele Sachen kriegen Entsprechungen in den Videos. Wir haben halt so Found Footage, einfach hier wie dieses Spahn-Zitat. Das ist dann einfach ein kurzer Videoschnipsel. Wir haben ein kleines selbstproduziertes Filmchen, das wie so ein TikTok-Film funktioniert. Wir haben mit SchauspielerInnen gearbeitet, die für uns Textpassagen eingesprochen haben, die es sozusagen nur schriftlich gab. Genau, es ist so ein wilder Stilmix und es schafft es tatsächlich es hat was Collagenhaftes. Es ist so montiert, dass die Leute irgendwie 2,5 Stunden Vortrag hören und dabei nicht wegpennen. So, das ist doch geil. Dann wären jetzt die wichtigste Frage wahrscheinlich, wann und wo sind eure nächsten Termine? Am Dienstag, den 25. sind wir in Leipzig im Coney Island. Ich glaube, da geht es um 20 Uhr los, das glaube ich, weiß ich auswendig. Am Mittwoch, den 26. sind wir in Jena im Café Wagner. Am 27. sind wir in Berlin im neuen Haus der Rosa-Luxemburg-Stiftung am Ostbahnhof. Am 28. sind wir in Dresden im Objekt Klein A und am 29. sind wir in Chemnitz im Subotnik. Also die Uhrzeiten kann man, glaube ich, dann einfach lokal auch nochmal nachgucken. Kommt zahlreich. Vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ja, danke dir. Gerne, danke dir. Ja, und danke an Alex. Aufstehen. Hinlegen. Radio Korax hören. Das Morgenmagazin. Radio Korax 95,9. Ja, und ihr seid hier immer noch oder gerade erst oder schon bald auf dem Magazin der Freien Radios. Ihr hört uns auf Radio Korax auf der 95,9, hört uns bei den Freien Radios Berlin-Brandenburg auf DAB Plus sowie auf UKW in Berlin auf der 88,4 und Potsdam auf der 90,7. Hört uns bei Radio Blau bei in Leipzig, bei Coloradio in Dresden und auf DAB in Ostsachsen. Und ihr hört uns in Stuttgart, Radio Unerhört Marburg hört auch zu, also einen herzlichen Gruß in die Runde. Heute ist der 27.11., der Himmel bläut sich langsam. Als ich heute Morgen begann, war alles noch ganz schwarz und düster und kalt da draußen, aber man sitzt ja zum Glück drin mit so einem Mikrofon in der Hand. Worum wird es jetzt in dieser Stunde noch gehen? Es gibt die Antifa-Nachrichten und es gibt einen Beitrag zu einem Theaterstück in Halle. Und das heißt Maria und der Vulkan, wenn ich soweit schon spoilern darf. Und dann gibt es vielleicht noch mal kurz Veranstaltungshinweise. Und eine kleine Überraschung hat die tagesaktuelle Redaktion auch reingelegt, weil heute ist nämlich der Weltkuchentag. Es ist immer wieder schön, was es für Tage alles gibt. Und das ist auch immer wieder schön, das mitzubekommen, dass es Leute gibt, die das mitbekommen und sich da auch tatsächlich drum kümmern. Aber Musik wollen wir jetzt auch noch hören und jetzt wird es mal ganz theatralisch hier oder pastoral. Pulp, A Sunset, das ist glaube ich Anfang des Jahres irgendwie rausgekommen, so eine Platte von Pulp. Aktuell schon wieder eine neue Single am Start, aber wir hören jetzt A Sunset. I scan the menu options. I did not have a choice. I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. So I bought myself a ticket to the happening of the year. The sky lit up with colors. The crowd let out a cheer. It's just a sunset. Someone said something that happens every day. Yes, it's a sunset. Someone said, but now they found a way to make it. I like to look at pretty things. I like to feast my eyes. Went to see the northern lights, but they were pale and weak, and not as advertised. So now I'm learning about money, and I'm learning about law. The first rule of economics, unhappy people, they spend more. It's just a sunset. Someone said something is coming to an end. Yes, it's a sunset. Someone said, and just exactly how much did you spend? Oh, I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. And I'd like to buy the world sometime, sometime. Not a choice. Yes, I'd like to teach the world to sing, but I do not have a voice. Ja, manchmal hässlich die Welt, aber man kann schön drüber singen. Das war Pulp und hier geht's mit einer Menge Hässlichkeiten weiter, aber vielleicht auch diesem oder jenen Ausbruch daraus, die Antifa-Nachrichten. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say? Herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten am 27. November 2025. Zu Beginn blicken wir auf den Auftakt im Antifa-Ost-Prozess in Dresden. Dann geht es um einen bayerischen AfD-Kommunalpolitiker und neonazistischen Burschenschaftler. Und natürlich schauen wir auch wieder nach Gießen, wo am kommenden Wochenende eine neue AfD-Jugendorganisation gegründet werden soll. Daher mobilisiert ein großes Bündnis zu Gegenprotest und andere zivilgesellschaftliche lokale Akteure haben Versammlungen angemeldet, die nun verboten oder verlegt wurden. Mehr dazu gleich in den Kurzmeldungen. Und wie jede Woche gedenken wir auch heute Opfern rechter Gewalt. Und zu guter Letzt haben wir noch ein paar Veranstaltungen für euch zusammengetragen. Los geht's! Auftakt im Antifa-Ost-Prozess in Dresden. Am Dienstag, den 25. November, wurde der Gerichtsprozess um Johann G. und 6 weiteren AntifaschistInnen am Oberlandesgericht in Dresden mit dem Vorlesen der Anklageschrift eröffnet.

Ja, das war Sailor Honeymoon in Anspielung auf diese frühere Fernsehserie Sailor Moon. Und Fuck Yourself hieß der Titel. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Beitrag zu dem Theaterstück Maria und der Vulkan von The Vulcan Girls. Und das ist ein teils neu gegründetes feministisches Theaterkollektiv in Halle. Und die Girls feiern am Freitag, den 28.11. um 20.30 Uhr Premiere ihres Stücks Maria und der Vulkan. Ein musikalisches Theaterstück über Sisterhood und Landschaft, über Ahnung, Feuer und eine Füchsin. Radio Korax fragt, wer steckt hinter dem Theaterstück und den Vulcan Girls? Wir haben uns eigentlich die Rollen ziemlich klar abgegeben. Deshalb, also ich bin eigentlich die Regisseurin. Ich bin die schauspielende Person. Mhm. Die einzige schauspielende Person? Ja. Also es ist ein Solo-Projekt so gesehen. Genau, aber ich stehe nicht allein auf der Bühne, weil wir haben zwei Live-Musikerinnen mit dabei. Genau. Und hinter uns dann stehen noch, also wir sind mehr als 10 Leute, die dann noch, also um so alles aufzuteilen mit Licht, Kostüme, Bühnenbild, Video. Also wir sind dann so ein größeres Team und dann nur auf die Bühne sind nur einiges zu sehen. Genau. Euer Kollektiv heißt jetzt The Vulcan Girls, ist das richtig ausgesprochen? Ja. Ja, also das ist jetzt euer erstes Theaterstück und ihr habt lange und intensiv an dem Stück gearbeitet. Wie war denn der Entstehungsprozess von oder Prozess, in der ihr dann sozusagen die Initialidee gefunden habt, vom Schreiben jetzt hin bis zu den Proben? Also das war am Anfang ja ein bisschen mein Projekt, oder ich habe das die Geschichte geschrieben, erstmal so allein, so ein Jahr. Und dann wurde es mir irgendwann klar, dass ich Lust habe, dass dieses Text so zu einem Theaterstück so geht. Und dann ist halt sich so ziemlich organisch organisiert, dass ich so meine Freundinnen so einfach gefragt habe, ob die Lust auch mitzumachen. Oder dann so Bekannten, die davon gehört haben oder gesagt haben, ich würde es gern da oder das machen. Und so ist ein bisschen ziemlich, ja, so organisch entstanden und dann irgendwann uns alle getroffen und Rollen aufgeteilt und so ist es losgegangen. Also würdest du schon sagen, es war so ein kollektiver Prozess für dich, obwohl du quasi das geschrieben hast? Ja, voll. Also ich glaube, dass es so, oder wie wir das gemacht haben, es wurde nicht so alles im Laufe des Prozesses so alles zusammen entschieden. Also wir sind nicht so ein ganz flaches Kollektiv, wo alles zusammen entschieden wird, sondern ich hatte schon ein bisschen Lust, das in die Hand zu haben, weil ich von vergangenen Erfahrungen in Kollektiven, also im Theater, hatte, dass ich manchmal das Gefühl hatte, wenn so alles zusammen die ganze Zeit so entscheiden wird, dann manchmal fehlt ein bisschen an so Radikalität oder ein bisschen so eine klares Geschichte. Deshalb hatte ich Lust, das schon gerne selber zu machen, aber trotzdem, alle haben so richtig so selber entschieden, also wie sie dann so mit deren Rolle umgehen und alle haben dann so mitgewirkt und ich habe das eher ein bisschen so organisiert. Also ich weiß nicht, Ria, was du dazu sagen möchtest? Naja, ich bin ja auch relativ spät in den Prozess quasi mit eingestiegen, also eigentlich alle anderen Teammitglieder standen vor mir fest. Mhm. Deswegen kann ich gar nicht so viel dazu sagen, wie es von Anfang an so entstanden ist, aber ich würde schon sagen, dass es so viel Raum gibt, also zum Beispiel für die Personen, die Kostüm machen oder das Kostüm zum Beispiel war dann auch so ein Aushandlungsprozess, hatte ich das Gefühl, zwischen Nina, mir und den Personen, die Kostüm machen und nicht nur, dass Nina das entschieden hat für uns alle, genau. Als mich dann über so ein Messenger das Sharepick erreichte von eurem Theaterstück mit dem Titel Maria und der Vulkan, dass mir irgendwie eine interessante Doppelung aufgefallen, dass ihr ja sowohl als Kollektiv The Vulcan Girls als auch im Titel irgendwie so diesen Vulkan habt. Wie zentral ist denn Vulkan oder auch auf welcher Ebene ist das quasi wichtig für euch im Schaffen oder im Theaterstück? Magst du es halt nicht? Also dieses Bild des Vulkans, also für mich, das war der ganz Ursprung von der Geschichte oder das ist so das erste Bild, die so gekommen ist und wo dann die ganze Geschichte dann so entstanden ist. Es ist ein bisschen metaphorisch, also es kann für so verschiedene so Sachen stehen, je nachdem, wie die Leute das so verstehen oder spüren wollen. Ja, es ist der Ort, wo sie da, also die zwei Figuren so leben und arbeiten und sie versuchen, diese Vulkan zu verstehen, zu beobachten. Ja, und aber noch mehr geht es eigentlich um so Vulkanologin zu sein und was es heißt, so kreativ zu sein oder Teil von, also ein bisschen so in Aktion zu werden, nicht nur so, also ja, anschauen und verstehen und selber dann so, ja, Teil von dieses Vulkan zu werden. Ja, ich weiß nicht, ob es so klar ist. So wie ich es verstanden habe im Prozess, steht der Vulkan für dich ja auch, also für dich als Person, die das Stück geschrieben hat, für sehr vieles, also für Wut und Widerstand und Verletzlichkeit. Viele verschiedene Dinge, genau. Mhm. Also man könnte ja dann auch in den Vulkan so ein bisschen reininterpretieren, irgendwie also durch, also in diese Symbolkraft der extremen Naturgewalt, der Bedrohlichkeit, ne, der Unkontrollierbarkeit und so weiter, könnte man da auch irgendwie vielleicht so Parallelen schlagen, so ganz direkt zu jetzt auch feministischen Kämpfen und so? Ja, also genau, das ist schon dieses Ding, dass wir so, oder ich zumindest so die ganze Zeit so darauf warte, so wann kommt die feministische Revolution oder wann kommt die Revolution und es ist ein bisschen so in der Luft und ich wollte mich so vorstellen, wie das ist für Menschen, die so nah an sowas leben und es kann so jede Zeit explodieren und was es ausmachen kann bei denen, also wie man das so in den Körper spürt und dass ein Teil von den Menschen nur darauf warten, die anderen haben Angst davor und was es da so ausmacht und wie kann Kunst oder wie können Geschichten uns dann ermutigen, also zu diesem Ausbruch zu suchen oder was können Ausbrüche sein. Und aber auch so diese Frage von, weil Vulkane sind so gleichzeitig, machen so danach den Boden fruchtbar, aber machen auch so Sachen oder Menschen kaputt und so diese Fragen, weil es geht auch um diese Beziehung zwischen diese zwei Vulkanologinnen, die dann kaputt gemacht wird und ja, ein wichtiges Thema in dieser Geschichte ist auch so Heilung und wie kann so Kunst oder wie kann ich als Künstlerin so meinen Anteil an so Heilung für Gesellschaft oder für uns, so wie können uns Geschichten ein bisschen so trösten manchmal und Kraft geben. Ja, versuchen ein bisschen diese beiden, diese trösten und ermutigen. Ria, wie blickst du darauf, das jetzt dann am Freitag, Samstag und Sonntag dann zu spielen? Worauf freust du dich so in der Rolle? Ich finde die Geschichte unglaublich schön, ist eigentlich so ein flaches Wort, aber berührend. Und ich finde es auf jeden Fall eine große Ehre, Luki zu spielen, also meine Figur. Und ich freue mich darauf, da so immer mehr reinzugehen, jetzt auch nochmal in den Proben und ihr wie so nochmal näher zu kommen und sie dann zu spielen. Ich bin auf jeden Fall auch mega aufgeregt, weil das das erste Mal ist, dass ich so alleine spiele. Und auch, dass jetzt in den Proben war natürlich so alles noch ein bisschen provisorisch, also das Bühnenbild oder das Licht. Und das wird ja jetzt nochmal so richtig, oder vor allem Licht und so Effekte, nochmal ganz anders, wenn wir jetzt in den Raum gehen, wo wir dann spielen. Und darauf freue ich mich auch, weil das, glaube ich, nochmal auch für mich selber, sowohl vom Zuschauen, aber auch für mich selber einfach mich nochmal mehr in die Geschichte reinholt und alles so ein bisschen realer macht. Ja. Ich finde, du hast, als du gerade Effekte angesprochen hast, musste ich so ein bisschen daran denken, also dass es sich ja dabei irgendwie um ein musikalisches Theaterstück handelt oder eine Art Musical. Wie kann ich mir das vorstellen? ich weiß nicht, ob ich Musical sagen würde. Ja. auf jeden Fall, ja, ist die Musik zentral. Also wir haben eben Live-Musik, zwei Musikerinnen auf der Bühne, die live singen und loopen mit der Loopstation und Klavier spielen, genau, E-Gitarre. Und ich singe nicht dazu den Text, deswegen hat das jetzt nicht so Musical-Vibes, aber es ist eben sehr viel von Musik begleitet und ich würde sagen, das macht auf jeden Fall viel die Atmosphäre vom Stück aus. Genau, mit Musik, aber auch mit Sounds und Tönen vom Vulkan und... Ja, und ob man einen echten Vulkan bildlich auf der Bühne sehen wird und wie die Atmosphäre eines so mächtigen Berges angefasst wurde, könnt ihr für euch selbst heute Abend um 20.30 Uhr im WUK-Theater in Halle beurteilen, sowie am Samstag, den 29.11. oder Sonntag, den 30.11. Am Samstag 20.30 Uhr und am Sonntag 18 Uhr euch anschauen. Die Ticketpreise fangen bei 8 Euro an. Hier gibt's ein paar Takte Musik von Sparkle Horse, Is a Wonderful Life. Sparkle Horse war das mit A Wonderful Life. Nun habt ihr gerade gehört, dass ihr heute Abend ins Theater, ins WUK gehen sollt, in Halle. Aber vielleicht gibt es ja auch noch andere Veranstaltungen. Ich würde noch mal kurz erzählen, welche das da sein werden. Heute Abend findet in Halle im Rahmen der Reihe Gegen jeden Antisemitismus eine Lesung mit anschließendem Gespräch

Ja, sowas als Tante hat man sich schon immer gewünscht und Katrina. Und ja, jetzt geht's um was ganz Spezielles. Falls ihr euch viel zu selten ein Stück Kuchen gönnt, dann ist heute ein perfekter Anlass, denn es ist internationaler Kuchentag. Anlässlich dessen wurden bei Radio Korax ein paar Stimmen und Vorlieben zum Thema Kuchen eingefangen. Einleitend ist dazu passend ein kleiner Ausschnitt aus einer Dr. Oetker-Werbung von 1954 zu hören, die sich "Wenn plötzlich Besuch kommt" nennt. Stellen Sie sich vor, es ist so ein richtig gemütlicher Sonntag. So mit Radio und Regen. Und da klingelt's. Wer kann das sein? Entweder es ist seine oder ihre Mutter. Na, diese Überraschung, es sind beide. Aber was soll man denn bloß anbieten? Naja, dann muss eben mal ein Kuchen aus dem Ärmel geschüttelt werden. Sie wissen ja, wie man sowas macht. 1, 2, 3. Kuchen. Kuchen. Kuchen. Mein Lieblingskuchen ist, glaube ich, schwer zu sagen, weil ich so alle Kuchen total gerne mag. So eine richtig schöne Erdbeertorte mit so selbstgemachten Boden. Bienenstich. So eine Mischung zum Beispiel aus sauer und so cremig, sowas wie Rhabarberkuchen und dann mit so einer Baiserhaube oder Zitronentart. So Schnitten mit so einer Buttercreme, glaube ich. Russischer Zupfkuchen. So einen ziemlich aufwendigen Kuchen, der aus Ingwer besteht und rote Beete und so eine richtig geile Zuckerglasur oben noch hat. Karottenkuchen. Zitronenkuchen mit ganz viel Puderzuckerguss drauf. Apfelkuchen. Käsekuchen. Aber nicht so ein New York Cheesecake, der ist mir eigentlich ziemlich, nee, der ist mir einfach zu fettig. Das mag ich auch einfach nicht. Käsekuchen definitiv, also sei es jetzt der traditionelle New York Cheesecake, also mit einem nicht Biskuitboden, sondern wenn dann so Kekse gecrushed werden und quasi unten als Boden benutzt werden. Ich esse aber tatsächlich auch gerne den, den meine Oma einfach gemacht hat oder meine Eltern, mit einem klassischen gekauften Biskuitboden, muss man sagen, und den Belag dann selber machen. Es gibt richtig viele brasilianische Kuchen, so Bananenkuchen und Schokokuchen, die meine Mama immer nur exklusiv macht. Und die, da gibt es auch die Rezepte nicht raus, also die habe ich selber nicht. Dann diesen besagten Erdbeerkuchen, das ist auch so ein Rezept, was schon irgendwie seit 2 Generationen in der Familie residiert. Manchmal, ich mache selber meine Kuchen wie eine afrikanisch backen. Ja, das ist unser Problem. Wir kochen ohne Rezept immer. Deswegen manchmal wir meine Kuchen kommen unterschiedlich. Manchmal es schmeckt gut, manchmal ich mache eine Fehler. Das ist bei uns das vor in Afrika wir kochen ohne Rezept. Bei Rezept das ist eine neue Sache für uns. Dass wir marken in alles unsere Kopf. Das kommt so und danach wir machen das. Wenn Zeugnisse waren von meiner Mama, als ich noch klein war, gab es immer Schokosahnetorte am Ende des Schulhalbjahres und darauf habe ich mich immer gefreut. Es war jetzt egal, wie mein Zeugnis ausgefallen ist, aber es gab auf jeden Fall immer diese Torte. Das Schöne ist nämlich, dass Fabiana, die Person, die gerade gesprochen hat, mir zu meinem zweiten Staatsexamen auch eine Schokosahnetorte gebacken hat. Daran musste ich gerade denken, dass du die mitgebracht hattest. Tja, das war Radio Korax zum Internationalen Kuchentag und naja, vielleicht ist es ja Inspiration, vielleicht ist der Tag einfach so nur süß und vielleicht ist es auch einfach gut nach all den vielen auch schlechten Nachrichten, die man ja immer so mit sich rumträgt, mal sowas zu hören. Und hier, weil ja in der Werbung ein schöner Tag mit Radio und Regen und Kuchen war, hören wir jetzt von Another Sunny Day die Indie-Hymne schlechthin, Anorak City. So Ja, das war ja dann schon eine gute Einstimmung. Wie es weitergeht im Programm bei Radio Korax, geht es anschließend weiter mit Indire, später unter Rock History mit einem Album von Black Sabbath von 1975. Das Album Sabotage, was auf den vielen, vielen anderen Sendern jetzt alles passiert. Irgendwann muss man mal daran arbeiten, das alles rauszubekommen, aber wir sind einfach zum Glück sehr viele und das macht Freude. Und Freude macht auch, dass die das Netzpolitik.org bezieht sich nochmal darauf, dass der EU-Rat sich zur Chatkontrolle geeinigt hat unter dem Titel Schlimmster Giftzahn gezogen, wird geschrieben, dass es gut ist, dass es jetzt so nicht kommt wie befürchtet, aber natürlich bleiben Probleme offen. Ja, von zum Beispiel eben, dass diese freiwillige Kommunikationsdurchleuchtung, dass den Potenzial für Missbrauch stellen und der Nutzen nie wirklich absehbar ist, und auch die Altersüberprüfungen, die Verpflichtenden nehmen eben die Anonymität im Netz. Hier gibt es noch ein paar Takte Musik, dann geht es weiter mit Indire. Wir hören House of All, Born at Dawn and Dead at Sunset. Tschüss von mir, hier war Roman, bis bald.